Fühlt sich an wie ein warmer Regen in einem Sommer. Hör das Prasseln an der Scheibe und das Donner. Was ich brauch ist nur ein kleines bisschen Sonne. Frag mich, wann fühl ich mich wieder wie neu? Frag mich, hab ich schon das Beste versäumt? Oder hab ich wieder alle enttäuscht? Ja, ey. Ich bin zerstreut, ich bin all over the place. Den Kopf in den Wolken, so wie das Cover von Drake. Die Views von hier unten, da wo kein Sonnenlicht fällt. Sag mir selbst, take care, doch wenn du's liest, ist zu spät. Nein, ich bin kein Gewinner, Eis wird immer dünner. Kalender sagt Mai, doch es fühlt sich an wie Winter. Solange ich mich erinnere, immer nur der Spinner. Jalousie zu, denn im Kopf ist Gewitter. Häng immer im Bett ab, Klamotten von gestern. Thermometer steigt, doch es fühlt sich wie Herbst an. Vermisse den Wellengang, glitzerndes Meersalz. Und eines Tages komm ich nie mehr zurück. Fühlt sich an wie ein warmer Regen in einem Sommer. Hör das Prasseln an der Scheibe und es donnert. Was ich brauch ist nur ein kleines bisschen Sonne. Frag mich, wann fühl ich mich wieder wie neu? Sag mir, hab ich schon das Beste versäumt? War das alles so, da kann ich noch träumen? Kurze Hosen, lange Tage. Ich komm nach Haus, Licht ist aus, kein Applaus. Nicht viel los in der Garage. Polaroids in Farbe, große Poster und Plakate. Sag, wo sind die Days von Zitronenlimonade? Rosa-roter Himmel, schreibe Strophen auf Papier. Noten in der Bank, war mal Noten am Klavier. Dosen gegen Pfand, heute Kokosnuss am Strand. Träume groß wie ein Elefant, ohne Boden zu verlieren. Ist zum Whisky Business, manche Märchen gehen nicht auf. Doch alles fein und Dandy, denn die Menschen ist gebaut. Du denkst an das Ende, doch ich wärm mich grad erst auf. Stehe vor der Crowd, 100.000 Handys gehen rauf. Fühlt sich an wie Mama Regen in einem Sommer. Hör das Prasseln an der Scheibe und es donnert. Was ich brauch ist nur ein kleines bisschen Sonne. Frag mich, wann fühl ich mich wieder wie neu? Sag mir, hab ich schon das Beste versäumt? War das alles so, da kann ich noch träumen? Ey, na na na na na na.